فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، unser unterrichtes Arabisch und Deutsch nicht vergessen, barakallahu fikum. Und wir machen weiter mit der Geschichte von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. كنا قد تكلمنا في آخر درس عن نصيحة عتبة وإشارته على لقريش بأن يخلوا بينهم وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونتابع بارك الله فيكم في مسألة في نفس الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعوهم بالقرآن وكان يجاهدهم بالقرآن صلوات الله وسلامه عليه. الوليد بن المغيرة رق يوما للنبي صلى الله عليه وسلم فلما علم أبو جهل بذلك ذهب إلى الوليد بن المغيرة، والوليد المغيرة كان أحد صناديد الكفار. ذهب إليه فقال له: ماذا تقول في القرآن؟ قل في القرآن قولا بليغا. قال: والله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه ولا بقصده مني ولا بأشعار الجن. والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا. والله إن لقوله الذي يقول إن لقوله الذي يقوله لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلى، وإنه ليحطم ما تحته. فقال أبو جهل: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. قال: دعني حتى أفكر فيه. وبعد الجهد الجهيد قال: إن هذا إلا سحر يؤثر، ألم تروا أنه يفرق بين الرجل وأهله والولد ووالده. وفي رواية أخرى قالوا: كاهن. قال: ليس بزمزمة الكهان. قال: مجنون. قال: ليس بمجنون. قالوا: شاعر. قال: ليس بشاعر. قالوا: ساحر. قال: ما هو بساحر؟ ولكنه فكر ثم قال: ساحر. قال تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. وفي هذه الآية كذلك تهكم أبو جهل فقال: يا معشر قريش، يزعم محمد أن جنوده الذين يعذبونكم في النار ويحبسونكم فيها 19 وأنتم أكثر الناس عددا وكثرة، أفيعجز كل 100 رجل منكم عن رجل منهم؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. هي فتنة للذين كفروا. والقرآن كان له إعجاز عظيم في نفوس العرب، فكانوا لما يسمعوا القرآن كانت تعتريهم حالة من حالات النشوة، بل كانوا يعلمون أن هذا القرآن ليس من عند البشر وليس كلام البشر، يعرفون ذلك ويعلمونه حق المعرفة وحق العلم، ولكن رغم ذلك تكبرهم وإعراضهم غلبهم، لأنهم ما سلموا لله سبحانه وتعالى وما أسلموا وإنما بقوا على الكفر. بارك الله فيكم. Wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, was Utba ibn Abi Rabi'a zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat und was Utba seinem Volk gesagt hat. Utba ibn Rabi'a sagte den Leuten, er sagte ihnen, meine Meinung ist, ihr lässt Muhammad, dass er raus von Mekka geht und ihr sagt überall, ihr habt mit ihm nichts zu tun. Wenn die Araber ihn töten, dann seid ihr in Ruhe gelassen. Und wenn Mohammed eines Tages die anderen besiegt, dann ist er einer von euch. Deshalb werdet ihr auch sozusagen die Macht bekommen. Die Leute haben gesagt, nein. Nein, du sollst etwas sagen. Der hat gesagt, der wäre, dass der Prophet Mohammed ein Magier wäre. Von den Leuten auch, die Führer von Mekka waren, es gab eine Person, die ist Al-Walid. Und er war am reichsten in Mekka. Er hat viele Kinder gehabt. Entschuldigung, Al-Walid Mughira hat viel Geld gehabt. Und natürlich, Al-Walid Mughira war sozusagen einer von den Leuten, die in Mekka angesehen waren. Al-Walid eines Tages hat mit dem Prophet Muhammad zusammen gesprochen. Der Prophet hat ihm den Koran vorgelesen. Al-Walid hat weiches Herzen bekommen, weil Al-Koran die Herzen weicht. Als die Mekkaner das sahen, dann ging Abu Jahl zu Al-Walid. Der sagte ihm, wir werden für dich sammeln, Geld sammeln, dass du der Reichste von uns wirst. Der hat gesagt, ich brauche kein Geld, ich bin am reichsten. Der hat gesagt, warum wollt ihr das? Der hat ihm gesagt, ja, weil Mohammed mit dir gesprochen hat und du hast gute Wörter über, oder du warst weich mit ihm. Du sollst etwas sagen. Al-Walid sagte, du weißt ja, ich bin derjenige, der am meisten die Gedichte kennt und die Wörter von den Arabern kennt. Und diese Wörter, was Mohammed erzählt, die sind überhaupt nicht von den Menschen. Und er hat ihm dann etwas Schönes gesagt bezüglich des Koran. Er hat ihm gesagt, das, was er sagt, ist süß und das ist einleuchtend. Das ist oben, das bleibt immer oben und unten auch ist das gesegnet. Und kein Wort kann dieses Wort besiegen. Und alles, was darunter ist, natürlich, der Koran bleibt oben und alles bleibt unten. Abu Jahl sagte ihm, dein Volk wird mit dir nicht einverstanden sein und zufrieden sein, bis du etwas über Mohammed und sein Wort sagst. Der hat ihm gesagt, lass mich überlegen, er hat überlegt, überlegt, überlegt, dann hat er gesagt, aha, Mohammed ist ein Magier und was er erzählt, ist Magie. Schaut ihr nicht, wenn Mohammed dieses Wort vorliest, dass der Vater seine Familie verlässt und der Sohn sein Vater. Deshalb, das ist Magie, was Mohammed macht. Die wollten sagen, der wäre Wahrsager, der hat gesagt, nein. Die wollten sagen, besessen von Djinn, der sagte, nein. Die wollten sagen, Dichter, der sagte, nein. Dann hat er am Ende gesagt, Sahir. Und hier hat Allah subhanahu wa ta'ala im Koran herabgesandt von Surah, in Surah Al-Muddathir von Ayah 11 bis 30. 11 bis 30. Übrigens, Al-Walid Mughira hat keine Kinder gehabt. Trotz, dass er viel Geld gehabt hat und Macht und alles, aber ohne Kinder. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat in dieser Sura erzählt über diese Geschichte. Das wird Al-Walid Mughira, der hat überlegt und der hat überlegt. Und der hat lange überlegt. Dann runzelte er und überlegte er nochmal. Dann ist er weggegangen und er war arrogant und er sagte, das ist Magie, was Muhammad s.a.w. erzählt, das ist von den Menschen. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, diese Person wird in die Hölle kommen. Wal-iyadu billah, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Der Koran hat eine große Wirkung auf die Araber gehabt, als sie das gehört haben. Und sie haben natürlich etwas im Herzen bekommen, der Koran gehört haben, weil diese Leute spitzenmäßig waren in der Sprache. Und dass der Prophet Muhammad so vorliest, so etwas vorliest, was sie nicht kennen und was so von der arabischen Sprache ist, die spitzenmäßig ist, ich meine, das war für sie faszinierend. Aber die haben immer versucht, sich lustig zu machen über den Propheten Muhammad, über den Koran. Abu Jahl hat auch das Gleiche getan. In Surat Al-Muddathir, die Ayat 30, steht, dass die Zahl von den Engeln 19 sind. Das wird 19 Reihen oder 19. 19. Diese Zahl hat Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt. Abu Jahl sagte, Muhammad meint, dass seine Soldaten 19 Soldaten wären. Und sie werden die ganzen Mekkaner sozusagen in die Hölle bringen. Wir sind so viele Leute. Wenn 100 von uns gegen eine Person von ihnen kämpfen, dann werden wir die anderen besiegen. Und er hat gelacht. Allah subhanahu wa ta'ala hat Koran herabgesandt. Und das ist die Ayah 31 von Surat al-Muddathir. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. Das bedeutet, Allah subhanahu wa ta'ala hat die Wächter von der Hölle Engel gemacht. Und ihre Zahl ist eigentlich eine Versuchung für die Kuffar, eine Versuchung für die Leute, die verleugnen, die Wahrheit verleugnen. Aber im Endeffekt war der Koran für diese Leute faszinierend und sie haben genau gewusst, dass dieser Koran nicht vom Menschen ist. Zwar haben sie jedes Mal versucht, etwas Neues zu sagen, aber sie selber, sie waren davon nicht überzeugt. Das heißt, innerlich waren sie nicht überzeugt, aber trotzdem haben sie sowas gesagt. Und damit das nochmal sozusagen klar wird, was haben sie gemacht? Abu Jahl und Abu Sufyan und Al-Akhnas ibn Shuraiq. Kharaju leylatan liyasma'u min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli bil layli fi baytihi. فأخذ كل منهم مجلسا فيستمع وكل لا يعلم مكان صاحبه فلما أصبح وطلع الفجر تفرقوا فجمعتهم الطريق فتلاوموا وقال بعضهم لبعض لا تعودوا فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسي شيئا ثم انصرفوا تذهبوا أنتم للنبي صلى الله عليه وسلم وتسمعوا لو رآكم أحد الناس لفعل كما تفعلون فتعاهدوا أنهم لا يرجعون في الليلة التالية عاد كل رجل منهم فلما طلع الفجر التقوا في الطريق فتعاهدوا كذلك أن لا يرجعوا في الليلة الثالثة كذلك باتوا يستمعون إلى القرآن حتى طلع الفجر تفرقوا فجمعوا الطريق قالوا خلاص هذه المرة فلا فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه ثم خرج إلى أبي سفيان وقال له يا أبا حنظلة أخبرني عن رأيك فيما سمعت من محمد يعني قل لي ما الذي سمعته بالقرآن قال له سمعت أشياء أعرفها وسمعت أشياء ما أعرفها وما أعرف ماذا يراد بها يعني حتى هو ما فهمها من القرآن قال والله أنا أيضا ثم ذهب إلى أبي جهل فدخل عليه بيته فقال له ما رأيك قال تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك هذه فوالله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه يعني كانوا يستلذون باستماع القرآن يعني كان عندهم لذة لاستماع القرآن ولكن استكبارا وعلوا كانوا يرفضوا الاستماع إلى القرآن وكانوا يتواصون على عدم الاستماع إلى القرآن قال تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فكان إذا جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن تفرقوا عنه وكانوا يشاغبون حتى لا يسمعوا القرآن وكانوا يسترقون السمع وأنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك ولا تجر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا أي لا تجر بصلاتك من أجل أن يستمعوا إلى القرآن فيتفرق عنه، ولا تخافت بها لأن بعضهم يريد أن يستمع، وابتغي بين ذلك سبيلا، أي ما ترفع صوتك كثيرا وما تنزل صوتك كثيرا. ولكن ما كانوا يريدون مكابرة أن يسمعوا القرآن، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. هنا بارك الله فيكم مرة أخرى تواصيهم بعدم الاستماع إلى القرآن، قال مهما تتكلم ومهما تقرأ من القرآن نحن لا نريد أن نسمع، ولكنهم يسمعوا يستدلوا بالقرآن، ولكن من باب الاستكبار والإعراض، نسأل الله السلام. بارك الله فيكم. ده القرآن هاد جروس ذركم أوف دي كفار قاعد تسبير دي زلبة ألسي قرآن كهرت هابن بس هات إن إير نهات بس vor gerufen, was sie ihm nicht erklären könnten. Aber natürlich, die Wörter, die waren so stark für sie, und die Sätze, die Aufbau, der Aufbau vom Koran, war für sie faszinierend. Deshalb wollten sie nicht, dass die Leute den Koran hören. Sie wollten das nicht. Und sie haben immer gesagt, hört nicht zu, was Mohammed vorliest. Und sie haben gesagt, wenn der Koran verlesen wird, dann versucht laut zu machen und versucht so etwas zu tun, dass die Leute den Koran nicht hören. Und auch manche von ihnen, die haben ihre Klamotten auf ihren Kopf getan, als der Koran verlesen wird, damit sie den Koran nicht hören. Und der Prophet Muhammad s.a.w. hat immer gelesen, Koran in seinem Haus. Und manche kamen, damit sie hören. Als er das gehört hat, dann hat er laut Koran gelesen. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm gesagt, nein, du brauchst nicht laut zu lesen, damit sie weggehen oder damit sie hören. Lies mal mittelmäßig, nicht so laut und nicht so leise. Wenn du so liest, diejenigen, die wirklich hören möchten, die werden zuhören. Und diejenigen, die nicht zuhören möchten, die werden weg. Und die haben auch selber gesagt, ja, auf unserer Herzen gibt es sozusagen eine Hülle, und deshalb können wir nicht und wollen wir nicht hören. Und in unseren Ohren auch, die sind sozusagen verschlossen. Das haben sie alles gesagt, damit die anderen den Koran nicht hören. Und damit keiner sozusagen vom Propheten Muhammad s.a.w. verlangt, dass er von ihm Koran liest. Als Beweis dafür, subhanallah, waren die Ersten, die dem Koran zugehört haben, die Führer von Mekka. Abu Jahl, Abu Sufyan, Al-Akhnas ibn Shurayq und andere. Muhammad s.a.w. hat in der Nacht gebetet. Und diese Leute gingen und sie sind geblieben vor dem Haus von unserem Propheten Muhammad s.a.w. und die haben zugehört, was er vorliest vom Koran. In einer Nacht haben sie das gemacht, als das dann früh hell war und sie wollten zurück, jeder nach seinem Haus. Dann haben sie sich getroffen. Was machst du, was machst du, was machst du? Sie haben gewusst. Und sie sagt, das geht nicht. Und wenn jemand euch jetzt sieht, die Leute werden auch zuhören möchten und so was, dann macht ihr das. Haben sie gesagt, okay, wir versprechen, wir kommen nicht mehr. In der nächsten Nacht, in der zweiten Nacht, auch als sie sind gegangen und sie haben zugehört, als es hell geworden war, dann haben sie sich getroffen nochmal. Aber wir haben doch für uns versprochen, dass wir nicht kommen. Aber trotzdem haben sie das getan. In der dritten Nacht auch das Gleiche. In der dritten Nacht früh, als es früh war und hell war, Al-Akhnas ibn Shurayq ging zu Abu Sufyan. Der hat ihm gesagt, sag mir deine Meinung zu dem, was du gehört hast von Muhammad. Der hat ihm gesagt, schau mal, ich habe viel gehört. Ich habe das, was ich von ihm gehört habe. Manche Sachen kenne ich, manche Sachen kenne ich nicht. Und ich weiß nicht, was das bedeutet. Der hat ihm gesagt, auch bei mir ist es so. Dann ging Al-Akhnas, der ging zu Abu Jahl, der Führer von Mekka und der Gegner des Islam. Der ging zu ihm. Der hat ihm gesagt, schau mal, die Familie von Mohammed, sie haben den Leuten gespeist und wir haben das gemacht. Sie haben Gutes getan, wir haben Gutes getan. Sie haben gespendet, wir haben gespendet. Und als wir gegeneinander waren, waren wir immer sozusagen gleich stark. Aber dass sie behaupten, dass sie einen Prophet haben und wir haben keinen Prophet, das akzeptieren wir nicht. Und wir werden niemals, Mohammed anerkennen. Das bedeutet, er weiß, dass der Prophet Mohammed die Wahrheit sagt. Er weiß, dass der Prophet Mohammed der Prophet ist. Er weiß, dass dieser Koran die Wahrheit ist. Aber der will das nicht annehmen. Warum will er das nicht annehmen? Weil, wal'iyadu billah, weil diese Leute arrogant waren und weil diese Leute, wal'iyadu billah, die waren an Macht, die hängten an ihrer Macht. Sie haben gewusst, wenn sie dem Propheten Muhammad s.a.w. folgen, dann haben sie diese Macht nicht mehr. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Aber der Prophet Muhammad s.a.w. hat weiter Koran gelesen und die Sahaba haben das getan. وكان المشركون يؤذون من يجهر بالقرآن سبحان الله وكأن التاريخ يعود سبحان الله كانوا يؤذون من يجهر بالقرآن خشية تأثيره في نفوسهم وكان أول من جهر به من الصحابة عبد الله بن مسعود اجتمع يوما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر به قط فمن الرجل الذي يسمعهم إياه يعني من يخرج يسمعهم القرآن فقال عبد الله بن مسعود أنا قالوا إنا نخشاهم عليك نريد رجل يكون عنده عشيرة وكذا فقال أنا فقام ابن مسعود وقرأ الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن فلما سمعوا منه قاموا إليه فجعلوا يضربونه في وجهه وهو يقرأ ويقرأ ويقرأ فقال له الناس خفنا عليك خشينا عليك أنه يقتلوك قال لا قد ف يعني أسمعهم شيئا ما شيئا مما من الذي يكرهونه يعني هم يكرهون أن يسمعوا القرآن ولكن هو أسمعهم هذا القرآن وقال ابن مسعود والله لو أردتم يعني بعد ما ضربوه وذهب إلى أصحاب قال لو أردتم لا رجعت مرة أخرى ولا أسمعتهم مرة أخرى هذا الذي يكرهونه فنسأل الله السلام بارك الله فيكم normalerweise es gab in Mekka niemanden der sich getraut hat sozusagen öffentlich Koran zu rezitieren oder öffentlich sozusagen zum Koran zu rufen. Subhanallah, also die Geschichte wiederholt sich, ja. Heutzutage auch, das ist bald, das wird bald kommen, dass wir Muslime auch nicht mehr Koran dürfen, lesen dürfen, nicht mehr Moscheen haben dürfen, nicht mehr, das wird bald sein, das wird, wenn nicht in 5 Jahren, dann vielleicht in 15 Jahren maximal, Allahu ta'ala a'lam. Aber wenn die Entwicklung und der Geschehnisse und der die politische Entwicklung in solchen Ländern, das wird, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren, aber das deutet alles darauf hin, dass dies auch passieren wird. Die Geschichte wiederholt sich. Die Sahaba könnte nicht in damaliger Zeit den Koran vorlesen. Dann haben sie sich einmal versammelt und sie haben gesagt, wer kann die Kuffar sozusagen den Koran vorlesen? Dann hat Abdullah bin Mas'ud gesagt, ich. Der ist gegangen vor Al-Ka'ba, wo die Leute viel waren. Der hat angefangen zu lesen. Ar-Rahman, Allama al-Quran und so weiter. Als die Leute von Mekka ihn hörten, dann sind sie zu ihm gekommen und sie haben ihn geschlagen. geschlagen, bis die Sahaba Angst gehabt haben um Ibn Mas'ud. Dann haben sie ihn geholt, nachdem er sozusagen nachdem richtig zusammen verprügelt war. Die Sahaba haben gesagt, ja, wir haben Angst um dich gehabt und schau mal, was sie mit dir gemacht hat. Er hat gesagt, macht euch keine Sorgen. Wenn ihr wollt, ich gehe nochmal und ich mache das gleich. Das wird für Allah subhanahu wa ta'ala, muss man Geduld zeigen. Barakallahu fikum. Ich meine, die Kuffar haben sehr viel versucht, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi diese Religion aufgibt und dass die Sahaba die Religion aufgeben, aber das hat nie geklappt. طبعا حاولوا كل المحاولات. يعني بالضرب، بالتخويف، بكل المحاولة، فما نفعهم مثل هذا الأمر. فاجتمع سادة مكة، عتبة وشيبة بن ربيعة، أبو سفيان، النضر، أبو البختري، الأسود، زمعة بن الأسود، الوليد بن المغيرة، أبو جهل، كلهم اجتمعوا وبعثوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يتكلموا معه. فلما تكلموا معه عرضوا عليه مرة أخرى المال، عرضوا عليه فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما جئتكم بما جئتكم به، أطلب أموالكم. أولا ما أريد مال ولا الشرف فيكم ولا الملك، ولكن الله بعثني رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون بشيرا ونذيرا، فبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا ما جئت به أو ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر حتى يحكم الله بيني وبينكم. فقالوا: يا محمد، فإذا ما قبلت هذه العروض التي عرضناها عليك، إذا ما قبلت كل هذه العروض التي عرضناها عليك، فما أنت تعلم، قد علمت أنه ليس أحد من الناس أضيق بلادا ولا أقل مالا ولا أشد عيشا منا، فسلنا ربك الذي بعثك بما بعثك به، تبين، فليسير لنا هذه الجبال، يعني تذهب هذه الجبال، وليبسط لنا بلادنا، وليجري فيها أنهارا كأنهار الشام والعراق، وليبعث لنا من مضى من آبائنا، وليكن في من يبعث قصي ابن كيلاب، فإنه كان شيخا صدوقا، فنسأله عما تقول أحق أم باطل، فإن فعلت ما سألناك وصدقوك صدقناك. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما بهذا بعثت، ما بهذا بعثت، أنا ما أتيتكم حتى أجيب لكم قصي بن كلاب ويقول لكم وتكون العراق والشام ترجعوا مثل العراق والشام. قالوا: فسر ربك أن يبعث لنا ملكا يصدقك بما تقول ويراجعنا عنك وتسأله فيجعل لك جنانا وقصورا من ذهب وفضة عما نراك تبتغي، فإنك تقوم في الأسواق وتلتمس المعايش لا غير ذلك. فقال لهم: ما أنا بفاعل وما أنا بالذي يسأل ربه هذا، أما أسأل الله سبحانه وتعالى مثل هذا. قالوا: فأسقط السماء علينا كما زعمت كسافا، فإنا لن نؤمن لك إلا أن تفعل. قال: ذلك إلى الله، إن شاء فعل بكم ذلك. فقالوا: أما علم ربك أننا سنجلس معك هنا وكذا وسنسألك؟ فقالوا: هذا الرحمن. قالوا: هذا رجل باليمامة، ولا نؤمن بالرحمن أبدا، ولا نتركك وما فعلت بنا حتى نهلك أو تهلكنا. وقال بعضهم: نحن نعبد الملائكة وهي بنات الله. وقال آخر: لن نؤمن لك حتى تأتينا بالله والملائكة قبيلا. ومنهم عبد الله بن أبي بن أمية، أو عبد الله بن أبي أمية المخزومي، قام النبي صلى الله عليه وسلم، وقام عبد الله معه، وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم عاتكة. فقال: يا محمد، عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله، ثم لا سألوك لأنفسهم أمورا ليعرفوا بها منزلتك من الله فلم تفعل، ثم سألوك أن تعجل ما تخوفهم به من العذاب، فوالله لا أؤمن لك أبدا حتى تتخذ، انتبه، تتخذ إلى السماء سلما ثم ترقى فيه وأنا أنظر حتى تأتيها، وتأتي معك بنسخة منشورة ومعك أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول، وأيم الله لو فعلت ذلك لظننت أني لا أصدقك، حتى لو فعلت ما أصدقك. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الله سبحانه وتعالى هذه المطالب التي طلبها الكفار، هذه المطالب التي طلبها الكفار، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. أنا بشر رسول، أنا ما مكلف بهذه الأمور، يعني حتى لو فعلت هذا كله ما نصدقك. فنسأل الله السلام، بارك الله فيكم. Ich meine, was sollten die Leute von Mekka denn mehr tun? Sie haben die Sahaba gefoltert, sie haben den Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم beleidigt, sie haben über ihn schlecht gesprochen, über Koran schlecht gesprochen, die haben, die könnten nicht tun, weil die Muslime stärker und stärker in ihrem Glauben geworden waren und weil sie an ihrem Glauben sozusagen festgehalten haben. Trotz Folter, trotz Beleidigung, trotz Schikanieren, trotz alle Sachen, was diese Leute gemacht haben. Dann haben sie sich einmal versammelt. Die Führer von Mekka. Utba ibn Rabi'a, Shayba ibn Rabi'a, Abu Sufyan, النضر بن الحارث، الوليد بن المغيرة، الأسود بن المطلب، زمع بن الأسود، أبو جهل. Das sind die Führer überhaupt von Mekka. Sie haben gesagt, ja, das geht nicht mehr so. Und sie haben sich versammelt und sie sind zum Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم gegangen. Sie haben gesagt, wir wollen mit dir reden. Der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم hat sich einmal auf einmal gefreut. Ja, vielleicht werden sie ihre Meinung ändern. Sie haben gesagt, schau mal, was willst du, geben wir dir. Alles, was du wünschst, geben wir dir. Aber du darfst das nicht mehr tun, was du tust. Der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagte, habt ihr schon zu Ende gesprochen? Sie haben gesagt, ja. Er hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um von euch Geld zu verlangen oder Vermögen zu verlangen. Ich bin auch nicht gekommen, um Macht zu haben oder dass ich König werde. Ich bin gesandt worden. Allah subhanahu wa ta'ala hat mich gesandt. Und er hat mir ein Buch gegeben und Allah subhanahu wa ta'ala hat mir befohlen, dass ich Verkünder einer frohen Botschaft bin und Verkünder einer Strafe bin, wenn ihr die Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala nicht annimmt. Ich habe euch dann verkündigt, die Botschaft Allahs. Und ich habe euch beraten, wenn ihr von mir annimmt, dann werdet ihr gewinnen im Leben und in jenseitigem Leben. Und wenn ihr das nicht annimmt, dann zeige ich Geduld, bis Allah subhanahu wa ta'ala die Sache klarstellt zwischen mir und euch. Die haben gesagt, wir haben mit dir gesprochen und du willst nicht mehr. Okay, wenn du das nicht willst, schau mal unser Land. Es gibt Berge und das ist Wüste und wir haben hier keine Flüsse. Wenn du die Wahrheit sagst und wenn dein Gott, obwohl sie an Gott glauben, ne? Aber jetzt ist das auf einmal sein Gott geworden, nicht ihr Gott auch. Wenn dein Gott, wenn du die Wahrheit sagst und dein Gott hat dich zu uns gesandt, dann verlang von ihm und bitte ihn darum, dass Mekka wie Irak und Syrien wird mit Flüssen und dass diese mit Wasser und dass diese Berge weggehen. Und dass dein Gott uns, unsere Vorväter, wieder schickt und einen von ihnen, der ist Qusay ibn Kilab, wieder belebt, dass er uns sagt, ob du die Wahrheit sagst oder nicht. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, ich bin nicht gekommen mit solchen Sachen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat mir nicht oder hat mich nicht gesandt mit dieser Sache. Allah subhanahu wa ta'ala hat mich gesandt, damit ich euch verkünde, was Allah subhanahu wa ta'ala von euch will. Wenn ihr akzeptiert, dann werdet ihr gewinnen im Leben, im Jenseit, im diesseitigen und jenseitigen Leben. Wenn ihr nicht akzeptiert, dann werde ich Geduld zeigen. Dann haben sie gesagt, okay, verlang von deinem Gott, dass er dir einen Engel schickt. Und dieser Engel, der soll sozusagen dich bestätigen, wenn du etwas sagst. Und verlang auch von deinem Gott, dass er dir Paradies gibt oder Gärten gibt und du hast Gold und Silber und du brauchst nicht auf den Märkten das zu machen, was du tust. Das wird kaufen, verkaufen und so weiter. Der Prophet sagte, ich mache das nicht. Ich bin nicht derjenige, der Allah Sachen fragt oder von Allah solche Sachen verlangt. Dann haben sie gesagt, okay, dann lass der Himmel stückchenweise auf uns fallen, wie du uns gesagt hast. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, das ist die Sache Allahs und das ist seine Entscheidung und er tut, was er will. Dann haben sie gesagt, hat dein Gott nicht gewusst, dass wir mit dir hier sitzen werden und dass wir dir diese Fragen stellen werden und dass wir von dir sowas verlangen? Er hat das nicht gewusst. Dann haben sie sofort gesagt, er hat das nicht gewusst, weil er Ar-Rahman heißt und Ar-Rahman ist ein Mann in Yamama. Er wäre ein Mann in Yamama und wir werden niemals diesen Ar-Rahman bestätigen und von ihm nehmen. Schaut mal, die Lüge, die große Lüge. Und dann sagte einer von ihnen, wir beten die Engel an. Und die sind die Töchter Allahs. Und wir werden dir niemals, wir werden von dir das niemals annehmen, was du uns sagst, bis du uns die Engel bringst, dass sie das bestätigen. Und es gab von ihnen einer, der hieß Abdullah ibn Abi Umayy al-Makhzumi. Der war auch verwandt mit dem Propheten. Der Prophet stand und er auch. Abdullah sagte ihm, O Muhammad, dein Volk, dein Stamm, sie haben dir alles sozusagen gesagt. Und sie haben dir viele Möglichkeiten gegeben und du willst das nicht annehmen. Und du sagst uns immer, wenn ihr das nicht annimmt, was ich euch verkünde, dann wird Allah euch bestrafen. Okay. Wir werden niemals glauben, bis du ein Leiter nimmst und du steigst zum Himmel und wir müssen dich sehen auch. Dann kommst du vom Himmel und du hast eine Schrift geschrieben und vier Engel müssen dabei sein, dass sie Zeuge sind. Und die müssen dich bestätigen, was du sagst. Und wenn du auch das tust, dann denke ich nicht, ob ich von dir annehme. Das wird, wenn du auch das machst, nehme ich von dir nicht an. Der Prophet Muhammad war dann traurig und ist weggegangen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat diesbezüglich Barakallahu fikum Ayat von Surah al-Isra, die Ayat von 90 bis 96 herabgesandt. Und zwar, وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَجْرَ مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُعًا. Sie haben gesagt, wir werden dich nicht bestätigen und wir werden das nicht annehmen, was du uns erzählst, bis du uns ein Brunnen von der Erde sozusagen springen lässt. Und dass du ein Garten hast von Palmen und von Trauben. Und es muss auch in diesem Garten Flüsse fließen. Oder dass der Himmel stückweise auf uns fällt. Oder dass Allah und die Engel zusammenkommen. Oder dass du ein prunkendes Haus hast. Oder dass du in den Himmel aufsteigst. Und wir werden dir auch nicht glauben, bis du uns einen Zettel holst. Und drin steht, dass du die Wahrheit sagst. Der Prophet sagte, Subhana Rabbi. Es wird gepriesen sei Allah, mein Herr. Ich bin nur ein Mensch, ich bin ein Prophet. Ich kann diese Sachen, die sind nicht so. Und subhanallah, barakallahu fikum. Schaut mal, wie diese Leute immer gemacht haben. Und die wollten immer mit dem Propheten Muhammad so sprechen. Die haben ihm jetzt angefangen, damit die sich sozusagen Besserwisser machen. Ja? Besserwisser. Sie haben diese Fragen gestellt oder diese. Sie haben das, damit sie nur zeigen, ah, wir haben das von ihm verlangt und das geht nicht. Das ist das Gleiche, wenn wir heute mit den Leuten sprechen Und wir sagen ihnen, der Islam ist die Wahrheit und so. Ich sage, ach, wenn der Islam die Wahrheit ist, dann unserer Väter, wir haben Gott nicht gesehen und wieso gibt es Krankheiten und so, weil diese Leute nicht wissen. Und das haben sie auch früher gemacht mit den Propheten. Nicht nur mit unserem Propheten, sondern auch mit Musa a.s., mit Isa a.s., mit Ibrahim a.s., mit allen Propheten. Und deswegen ist es immer diese Regel, Barakallahu fiik. فأبى أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: يا محمد، إن كنت تريدنا أن نؤمن فاجعل لنا الصفا ذهبا. الصفا اجعله ذهبا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الله أن يجعل له الصفا ذهبا، وقال صلى الله عليه وسلم: عرض علي ربي أن يجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت: يا رب، أشبع يوما وأجوع يوما، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك. و أوحى الله سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت يا محمد جعلت لك الصفا ذهبا، ولكن إذا لم يؤمنوا، انتبه، إذا لم يؤمنوا الله سبحانه وتعالى يعذبهم عذابا ما عذب أحدا من العالمين مثله. وهذه رواية الإمام أحمد عن ابن عباس قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك. قال: وتفعل؟ قالوا: نعم. قال: فدع. فأتاه جبريل فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا، فمن كفر بعد ذلك أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. قال: بل التوبة والرحمة. وهذه حكمة، بارك الله فيكم، حكمة عظيمة. لأنه لو جعل لهم الصفا ذهبا وما آمنوا لا عذبهم الله سبحانه وتعالى عذابا شديدا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. يعني الله سبحانه وتعالى ما أرسل، ما أبادهم ولا عاقبهم، لأن الله سبحانه وتعالى أباد وعاقب عادا وثمود من قبل لما أرسل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات عليهم، الناقة وكذا وهذه الأمور. فذلك لو كان الله سبحانه وتعالى جعل لهم الصفا ذهبا وما آمنوا لكانوا عذبوا عذابا شديدا. ولكن انظروا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته صلوات الله وسلامه عليه، قال باب التوبة والرحمة، وآمن فيما بعد الكثير منهم ودخلوا الإسلام. بارك الله فيكم. Die Leute von Mekka, nachdem sie auch diese sozusagen diese unmögliche Methode benutzt haben, dass sie dem Propheten Muhammad s.a.w. bestimmte Fragen gestellt haben, oder sie haben von ihm etwas verlangt, was keiner von den Menschen machen oder tun kann. Keiner kann sowas tun. Aber trotzdem hat der Prophet Muhammad s.a.w. Geduld gezeigt und er hat sie zum Islam aufgerufen. Dann kamen sie eines Tages und sie haben ihm gesagt: O Muhammad, wir werden dich bestätigen und den Islam annehmen, aber unter einer Bedingung. Er hat gesagt: Bitte. Der Prophet hat sich gefreut. Sie haben gesagt, dass du uns As-Safa-Hügel Gold machst. As-Safa-Hügel zu Gold machst. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat Allah darum gebeten, dass As-Safa-Hügel zu Gold wird. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala den Engel Gabriel zum Propheten Muhammad s.a.w. geschickt. Jibril a.s. sagte: O Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala sagt dir, wenn du willst, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala ihnen As-Safa zu Gold machen. Aber wenn sie nicht glauben und wenn sie das, was du erzählst, nicht annehmen, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala sie vernichten. Und in einer anderen Überlieferung, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala sie so bestrafen, eine Strafe verhängen, was kein Volk von ihnen das bekommen hat. Es gibt keine Möglichkeit hier. Und subhanallah. Dann sagte Jibril zum Propheten Muhammad sallam, oder Allah subhanahu wa ta'ala lässt die Tür Herzlichkeit und Verzeihung auf. Der Prophet Muhammad sallam sagte, Barmherzigkeit und Verzeihung will ich. Nicht, dass As-Safa zu Gold wird. Und das ist die Weisheit von Prophet Muhammad sallam. Er hat Geduld gezeigt. Er könnte sagen, oh Allah, vernichte sie fertig. Der hat gesagt, nein. Die Tür oder das Tor von Barmherzigkeit und Verzeihung. Und subhanallah, später haben viele von diesen Leuten den Islam angenommen. Zum Beispiel unter anderem Abu Sufyan. Der hat den Islam angenommen. Das hat der Prophet Muhammad sallam hat Geduld gezeigt. Und das ist sehr schön hier. Allah subhanahu wa ta'ala hat das auch im Koran erzählt, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Leute nicht bestraft hat. Weil die anderen, die vor ihnen waren, als sie diese Zeichen bekommen haben und sie haben nicht geglaubt, dann hat Allah subhanahu wa ta'ala sie vernichtet wie Ad und Thamud. Allah subhanahu wa ta'ala zum Beispiel mit Kamel, Stute und so weiter. Der Prophet Muhammad sallam hat hier Geduld gezeigt. Barakallahu fiikum. بعد ذلك بدأوا يستهزئوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم ومن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الذي يعلمه القرآن هو جبر الرومي أو يسار وكان قينا وقالوا هؤلاء أخذوا المعلومات من التوراة الإنجيل وعلموها النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله وهؤلاء كانا لا يتقنان العربية ولا ينطقان أصلا النطق الصحيح ولا يعرفان لغة القرآن فرد الله سبحانه وتعالى عليه ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين أي لا يمكن أن يكون هؤلاء ثم إذا كانوا هؤلاء هم الذين علموا ما كان في القرآن لنجد ذم أو انتقاد لليهود والنصارى فسبحان الله انظروا بارك الله فيكم إلى الكذب وهذا أمر طبيعي لأن يعني هؤلاء الناس كانوا أعداء للنبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا بارك الله فيكم أن يسيئوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يصبر على ذلك بارك الله فيكم dann haben diese Leute versucht Lügen über den Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم zu verbreiten viele Lügen über ihn über den Koran und über die Sahaba und von diesen Lügen die sie gestellt haben Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. War die Sache so? Sie haben gesagt, Muhammad lernt den Koran bei einem Sänger, der ist Yasar, oder bei einem Christen, der war so Sklave, der hieß Jabr. Und beide waren Sklaven und beide könnten kein Arabisch, Also sie waren kein Araber. Und der Koran ist in arabischer Sprache. Und der Koran ist so aufgebaut, dass die Araber selber sozusagen keine Erklärung gehabt haben, als sie den Koran gehört haben. Sie haben gesagt, das kann nicht von Menschen sein. Deshalb haben diese Leute gesagt, ach, Mohammed hat das von den Juden, den Christen übernommen, über diese Leute. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen im Koran erwidert. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte ihnen, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ wissen, dass sie behaupten, dass derjenige, der dem Propheten sallallahu alaihi wasallam den Koran beibringt, ist ein Mensch. Die Sprache, das wird die Zunge. Von demjenigen, die sie behaupten, ist keine arabische Sprache. Und dieser Koran ist mit einer deutlichen arabischen Sprache. Und das ist, barakallahu fikum, eine Erwiderung. Und sie waren dann mundtot, dass wir, sie könnten nicht mehr sprechen in diesem Zusammenhang. Weil sie selber wissen, ja, dass dieser Jabr und dieser Yasar keine Fähigkeit gehabt haben, erstmal in ihrer Religion nicht. Und zweitens, dass sie so ein Koran in Arabisch bringen. Und dazu noch, wenn Jabr und Yasar Christen waren oder Juden und die haben dem Propheten den Koran beigebracht, da sollte im Koran keine Kritik an Juden und Christen vorliegen. Aber es gibt doch Kritik an Juden und Christen. Dazu auch gibt es andere Geschichten, die nicht wie in der Bibel und oder im Evangelium und in Tora sind, sondern die widersprechen diese Geschichten. Wenn Jabr und Yasar ihm das beigebracht hätten, dann hätten wir keinen Widerspruch hier gefunden. Diese Lügen, die werden das immer hören. Und wir hören das heute auch. Viele Lügen über Islam, viele Lügen über unseren Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Auf jeden Fall, das geht noch weiter, was sie mit dem Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, gemacht haben, was sie mit Sahaba gemacht haben. Aber wir stoppen bis zu diesem Punkt, inshallah. Und das nächste Mal, bi'ithni ta'ala, barakallahu fikum, machen wir weiter mit diesem Thema. Und wir sind noch in der Phase, in der zweiten Phase in Mekka. Also wir reden über Mekka. In Mekka gab es zwei Phasen. Eine Phase, 3 Jahre ungefähr. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat den Islam nicht so öffentlich verkündigt. Und dann die nächste Phase war öffentlich. Aber natürlich, es gab verschiedene dann Phasen, ja. Am Anfang war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam noch geschützt von Abu Talib und er war die Mekkaner, die haben ihm nicht Schlechtes getan. Dann haben sie angefangen, ihn anzugreifen, seine Gefährten zu foltern, solche Lügen über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu verbreiten. Und dann kommen noch andere Geschichten in diesem Zusammenhang. Das ist für uns, barakallahu fikum, wichtig, damit wir auf dem richtigen Weg festbleiben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg des Islam befestigen. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima kathira. Subhanak Allahum bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Den Raum auch werden wir zuschließen, inshaAllah.